Halleluja. Хотел бы одну картинку показать. Und ich möchte euch gerne ein Bild zeigen. Я вчера ее увидел. Ich habe das gestern gesehen. Hörst du dich gut? Bitte? Ich höre dich schlecht. Bisschen Übersetzer hier. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Das ist ein Zitat aus 1. Korinther 13. Das Zitat ist послание Коринфянам, 13. глава. Das ist ein Zitat aus 1. Korinther 13. И здесь эти три вещи, которые вы все знаете. Und das sind diese drei Dinge, die ihr alle kennt. Но самое главное сегодня для нас. Aber das Allerwichtigste für uns heute. Хотя трудно сказать, что главнее. Obwohl das schwierig zu sagen, dass es das Wichtigste ist. Но в этом служении. Aber in diesem Gottesdienst. Первое слово. Ist das erste Wort. Вера. Der Glaube. Glaube. Der Glaube. Можешь сказать громко? Kannst du mit mir laut sagen Glaube? Glaube. Glaube. Ага. И мы люди называемся верующие. Und wir Menschen nennen uns Gläubige. Ну, ты верующий человек. Also du bist ein gläubiger Mensch. И вера, она нужна тебе, чтобы достать до небес. Und den Glauben brauchst du, damit du den Himmel erreichen kannst. Вот вера нужна до небес. Also du brauchst so einen Glaube, das bis zum Himmel reicht. И если нет веры, то Und ты wenn du keinen Glauben hast, не достигнешь небес. Dann wirst du den Himmel nicht erreichen können. Когда же мы попадаем в небо, und wenn wir in den Himmel gelangen, тогда вера заканчивается. Dann hört der Glaube auf. Там уже не нужна тебе вера. Dort braucht man keinen Glauben mehr. Понимаешь? Verstehst du? Там не нужна уже надежда. Dort braucht man auch keine Hoffnung mehr. Там остается только любовь. Dort bleibt nur Liebe übrig. В небе только любовь. Im Himmel bleibt nur die Liebe. А здесь на земле нам нужна вера. Aber hier auf der Erde brauchen wir den Glauben, чтобы попасть в небо. Um in den Himmel zu kommen. И иногда люди говорят, ну вот вера это такая слепая штука. Also manchmal sagen die Leute, dass der Glaube so eine blinde Sache ist. Ну вот я верю, несмотря на обстоятельства. Also ich glaube unabhängig von Umständen um mich herum. И я просто слепо буду дальше верить. Und ich werde einfach nur blind weiterhin glauben. Это вообще-то ложь. Eigentlich ist das eine Lüge. Нам не надо, не нужно иметь слепую веру. Wir brauchen keinen blinden Glauben zu haben. Вера всегда видит. Der Glaube sieht immer. Авраам видел. Abraham sah. То, что невидимое. Das, was unsichtbar war. Но Бог открыл глаза. Aber Gott öffnete ihm die Augen. И когда у тебя есть вера, это не слепая вера. Und wenn du den Glauben hast, dann ist es kein blinder Glaube. Hey, у тебя есть очень четкое понимание. Du hast ein sehr klares Verständnis. Картинка. Ein Bild. Тогда ты имеешь веру. Dann hast du einen Glauben. Все остальное это не есть вера. Alles andere ist kein Glaube. Это может быть что-то похожее на веру, но не das вера. Das könnte etwas Ähnliches sein, aber es ist kein Glaube. Потому что вера это уверенность. Denn der Glaube ist die Überzeugung в невидимом. In das Unsichtbare. Okay? Okay? То есть я уверен. Das bedeutet, ich bin sicher, ich bin überzeugt. В немецком языке слово Glaube звучит очень странно. Но... Also im Deutschen hört sich das Wort Glaube ein bisschen seltsam. Ich glaube, es wird Gutes Wetter sein. Типа, я надеюсь, я думаю. So ungefähr, ich glaube, dass es ein Gutes Wetter. Also, gutes Wetter wird. Also ich hoffe darauf, dass es gutes Wetter kommt. Но вообще-то вера это уверенность. Aber eigentlich ist der Glaube eine Überzeugung. Okay. И вот okay? Это вера ведет нас в небеса. Und genau dieser Glaube führt uns in den Himmel. Уверенность. Also diese Überzeugung. Которая есть у тебя, она должна быть внутри тебя. Die du hast, die in dir drin sein soll. Самая большая потеря это когда человек теряет веру. Und der größte Verlust, was ein Mensch haben kann, ist der Verlust des Glaubens. Поэтому твоя главная задача сохранить. Deswegen ist deine wichtigste Aufgabe zu bewahren. Приобрести, во-первых, а потом сохранить. Also zuerst zu gewinnen und dann zu bewahren. Веру. Den Glauben. И если человек теряет веру, он деградирует стремительно. Und wenn der Mensch den Glauben verliert, dann degradiert ziemlich rasch. Потому что вера определяет смысл жизни. Denn der Glaube bestimmt den Sinn des Lebens. А смысл жизни определяет интерес к жизни. Und den Sinn des Lebens bestimmt die Interesse zum Leben. И поэтому, друзья, важна церковь. Deswegen, meine Freunde, ist die Gemeinde wichtig. Потому что здесь, в церкви, ты подпитываешь свою веру. Denn hier in der Gemeinde nährst du deinen Glauben. Почему мы ходим в церковь? Also, wieso gehen wir in die Gemeinde? Потому что мы здесь подпитываем веру. Weil wir unseren Glauben hier nähren. И это духовная подпитка нашей жизненной цели. Und das ist die geistliche Ernährung oder Nahrung für unser Leben. Может быть, ты слышал, люди говорят, я один на один с Богом, мне церковь не нужна. Vielleicht hast du schon mal so eine Aussage gehört. Also ich bin eins mit eins mit Gott, also ich brauche keine Gemeinde. Я слышал это не раз. Also ich habe das schon mehrmals gehört. И это похоже на водителя, который говорит, у меня есть машина. Also es ist ähnlich einem Fahrer, der sagt, ich habe ein Fahrzeug, ein Auto. Я умею водить машину. Also ich kann Auto fahren. И мне не нужна заправка. Danke. Und ich brauche keine Dankstelle. Verstehst du? Точно так же. Das ist genau dasselbe. И если тебе, у тебя есть вера, und wenn du den Glauben hast, тебе обязательно нужна церковь. Dann brauchst du unbedingt eine Gemeinde. И вот здесь заправка твоей веры. Und hier ist die Tankstelle von deinem Glauben. И знаете, каждый причем заправляется по-разному. Und wisst ihr, jeder von uns tut das auf verschiedene Weise sich tanken. Ты можешь заправиться на 5 евро. Du kannst für 5 Euro tanken. Чтобы вот в следующее воскресенье опять сюда приехать. Damit du den nächsten Sonntag auch schaffst, wieder hierher zu kommen, am Sonntag. А среди недели ты машину паркуешь в гараж. Und unter der Woche packst du dein Auto in die Garage rein. Твоя вера спрятана в гараже. Dein Glaube ist versteckt in der Garage. И в воскресенье я опять вылез. Und am Sonntag gehst du wieder raus. Господь, я здесь. Ага. Herr, hi, Herr, ich bin wieder da. Знаешь, а есть вера, когда ты заправляешь полный бак сразу. Und es gibt einen Glaube, wo du gleich einen vollen Tank tankst. Я мечтаю, чтобы вот мы все здесь заполнили свои баки. Also ich träume davon, dass wir alle unsere Tanks auffüllen können. Потому что заправка voll. Для всех одинакова. Denn die Tankstelle ist für jeden gleich. И даже бесплатная. Sogar kostenlos. В отличие от других. Im Vergleich zu anderen. Знаешь, а Бог, он богатый для всех. Weißt du, Gott ist reich für alle. Призывающих его. Die ihn anrufen. Это как дождь с неба. Das ist wie ein Regen vom Himmel. О, всем дает дождь. Also er gibt allen Regen. Понимаешь? Но если ты приходишь к нему, иногда мы говорим: Бог, я обижаюсь на тебя. Also manchmal, wenn du so zu ihm kommst und sagst: Hey, ich bin beleidigt auf dich. Почему ты мне мало дал? Warum hast du mir so wenig gegeben? Ей дал, ему дал, мне also, не дал. Also ihr und ihm hast du viel gegeben, aber mir nicht. Но наша мера определяет это, то, что мы получаем. Aber unser Maß bestimmt das, was wir bekommen. Мера веры. Also der Maß des Glaubens. Как ты относишься также к Слову Божьему? Wie du auch dich, wie du dich verhältst zum gegenüber des dem Wort Gottes. Замечайте, как слышите, Иисус говорит. Also der Jesus sagt, bemerkt ihr, wie ihr hört? Имеющие уши слышать, пусть слышат. Also diejenigen, die Ohren haben, sollen hören. И вот ты приходишь к нему, и у тебя может быть большая бадья. Und du kommst zum Gott und vielleicht hast du einen riesen Bottich. И ты ставишь его перед Богом. Und du stellst ihn vor Gott. И дождь наполняет ее. Und der Regen füllt es sie auf. А можешь прийти с пробирочкой. Und du kannst mit einem kleinen Probierglas kommen. И вот ты слушаешь ее. Also so ein Reagenzglas und du hörst ihn. И по сторонам смотришь. Und guckst so um dich herum. И оцениваешь костюмчик там, und, не знаю, что еще. Schaust du mal, wie der andere so angezogen ist. И у тебя мысли в разных стороны. Und deine Gedanken schwimmen einfach hin und her. Как таракантики. Und laufen herum wie die Kakerlaken. И, может быть, пробирку заполнишь. Und vielleicht wirst du dieses Reagenzglas voll bekommen. Но дождь, он падает для всех. Aber der Regen fällt für alle. Okay. Okay. И поэтому не унижай Бога, не приходи к нему с пробиркой. Und deswegen erniedrige Gott nicht, beleidige ihn nicht, wenn du mit deinem kleinen Gefäß zu ihm kommst. Okay, то есть, но Бог может посмотреть на твою пробирку, сказать: Ты что здесь вообще делаешь? Natürlich kann Gott dich so anschauen und sagen: Hey, was machst du mit diesem kleinen Gefäß hier? Ты что тут сюда притащил? Was hast du hierher gebracht? Анализы свои, что ли, притащил? Willst du deine Labortests machen? Я хочу тебя наполнить. Also ich möchte dich füllen, auffüllen. Он богатый для всех сегодня. Denn er ist reich für alle heute. И вера от слышания. Und der Glaube ist vom Hören. Слышание. Vom Hören. Okay, вот давай сегодня слышать. Also lass uns heute hören. Я очень рад, что причастие сегодня. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Abend mal haben. Ты рад? Freust du dich? Oh, это что-то, это что-то. Das ist etwas Besonderes. Я хочу, во-первых, сказать спасибо тем, кто вчера здесь работали в церкви. Und als allererstes möchte ich sagen, für Danke an diejenigen, die gestern in der Gemeinde gearbeitet haben. Вчера был Samstag-Einsatz у нас такой. Also wir haben gestern so einen Samstag-Einsatz gehabt. Может быть, ты не слышал, не знал? Vielleicht hast du das nicht gehört oder nicht gewusst. Можешь подойти тогда нашему Verwalter, к Александру. Dann kannst du gerne dann später zu unserem Verwalter Alexander kommen. И сказать: Ты меня обидел. Und zu ihm sagen: Hey, du hast mich echt beleidigt. Ты меня не пригласил. Du hast mich nicht eingeladen dazu. Я тебя не прощу, если в следующий раз не пригласишь. Ich werde dir nicht vergeben, wenn du mich nächstes Mal nicht einlädst. Тогда тебя, может быть, пригласит. Dann wird er vielleicht dich einladen. Следующий Einsatz тоже будет еще. Also wir werden noch einen Einsatz haben am Samstag. Спасибо огромное всем. Aber an alle ein riesen Dankeschön, die gestern teilgenommen haben. Спасибо, спасибо. Dankeschön. И Альфа и Омега – это церковь практической веры. Und die Alpha und Omega Gemeinde ist eine Gemeinde vom praktischen Glauben. Нас не интересует то, что не работает. Also uns interessiert das nicht, was nicht funktioniert. Если что-то в Библии написано, я хочу, чтобы это работало. Wenn etwas in der Bibel aufgeschrieben ist, dann möchte ich, dass es auch funktioniert. На самом ли деле Христос воскрес? Ist das tatsächlich so, dass Jesus auferstanden ist? Как мы недавно это говорили. Wie wir das vor kurzem geredet haben. Я это хочу видеть, я хочу это знать. Ich will das sehen, ich möchte das wissen. На самом ли деле слова Библии актуальны сегодня? Sind tatsächlich die Worte aus Bibel aktuell heutzutage? Я хочу это переживать. Ich will das erleben. И мы хотим все проверить. Und wir wollen alles prüfen. Я хочу это знать. Also ich will das wissen. И иногда вчера я слышал, но я кто-то мне говорил, я не, даже не уверен, Бог есть или нет. Also manchmal oder gestern habe ich zum Beispiel gehört, dass einer gesagt hat, ich bin mir nicht sicher, dass Gott lebt. А ты хочешь этого истину знать? Willst du das tatsächlich wissen? На самом деле ты хочешь этого знать? Willst du das tatsächlich wissen? In Wirklichkeit? Я тогда когда-то тоже сомневался. Denn ich habe eines Tages mal auch gezweifelt. Ну когда ты сомневаешься, тебе надо задать вопрос. Aber wenn du zweifelst, dann musst du Fragen stellen. И тебе надо искренне ждать ответ. Und du musst aufrichtig auf die Antwort warten. И тогда непременно придет ответ. Dann wird die Antwort unbedingt kommen. И ты убеждаться будешь, что это так. Und du wirst dich überzeugen, dass es so ist. Потому что Библия всегда работает. Denn die Bibel funktioniert immer. И в руках с Библией ты никогда не ошибешься. Und mit der Bibel in der Hand wirst du dich niemals irren. И это теория, да. Das ist Theorie, ja. Но эта теория превращается в практику. Aber diese Theorie verwandelt sich in die Praxis. Тогда, когда ты ищешь. Dann, wenn du suchst. И вера работает. Und die, der Glaube funktioniert. Если вера не работает, выкинь ее. Also wenn der Glaube nicht funktioniert, dann schmeiß es weg. Вера должна подтверждаться делами. Also der Glaube muss sich immer bestätigen durch die Taten. И без дела она мертва. Und ohne Taten ist sie, oder ohne Werke ist sie tot. И теория нас не спасает. Und Theorie rettet uns nicht. Никогда. Niemals. Знаете, моя, вот моя личная вера, убеждение. Wisst ihr, also meine persönliche Überzeugung, was den Glauben anbetrifft. Я хочу, чтобы все работало. Ich möchte, dass alles funktioniert. Если моя вера не работает. Also wenn mein Glaube nicht funktioniert. Dann мне вообще здесь делать нечего. Dann habe ich hier nichts mehr zu tun. И у меня нет интереса проповедовать то, что не работает. Und ich habe kein Interesse, das zu predigen, was nicht funktioniert. У меня есть дел достаточно других. Ich habe genug zu tun. Amen. Was anderes. И то, что я знаю, что работает. Und das was, wo ich weiß, was funktioniert. И по сути нету желания оказаться лжецом. Und in der Wahrheit hat man keine Lust, als ein Lügner darzustellen. В твоей моей жизни у нас also нет. Also in deinem, meinem Leben. У нас нет интереса к тому, что какая-то вот такая ерунда. Also haben wir kein Interesse, dass wir irgendeinen Schwachsinn glauben. И пусть у меня небольшой опыт. Es ist egal, wenn ich jetzt eine kleine Erfahrung habe. Also христиан. Auch wenn ich eine kleine Erfahrung habe. Etwa 30 Jahre lang. Но я хочу передать этот духовный опыт. Aber ich möchte diese geistliche Erfahrung abgeben. Und das ist eine Lebenserfahrung. И что у меня работает, будет работать у тебя. Und das, was bei mir funktioniert, funktioniert auch bei dir. Amen. И просто, ну, от сердца скажу. Und ich möchte dir das dir einfach vom Herzen sagen. Я верю в то, что я тебе говорю. Also ich glaube daran, was ich dir auch sage. И это не, это больше, чем вера. Und das ist mehr als ein Glaube. Это знание. Das ist Wissen. Okay, знание. Okay, Wissen. Но для тебя это все еще вера. Aber für dich ist das immer noch vielleicht Glaube. И поэтому нужен опыт духовный. Und deswegen braucht man die geistliche Erfahrung. Чтобы там вот такие сваи стояли внутри damit, тебя. Damit dort richtige Pfeiler dastehen. И какая-нибудь там волна, чтобы она тебя не сбила. Dass nicht irgendeine Welle dich einfach umhauen kann. Halleluja. Halleluja. Я думаю, кто-то понимает меня сегодня. Ich denke, dass manche hier mich verstehen. И вот он Господь, он же нас выбирает, потому что он каждого из нас знает. Und der Herr, der wählt jeden von uns aus, weil jeden von uns auch kennt. Я вчера увидел свою фотографию. Ich habe gestern ein Foto von mir gesehen. Мой брат мне прислал. Mein Bruder hat es mir geschickt. Я там стою, наверное, лет 6 мне было. Und ich stehe dort, ich war dort ungefähr 6 Jahre alt. Also so ein kleiner Junge. Я вспомнил это время. Und ich habe mich dann zurückerinnert an diese Zeit. Я вырос вообще-то в экстремальных условиях. Eigentlich bin ich in extremalen Umständen aufgewachsen. Внешний экстрим. Also das sind äußerliche Umstände, это die extremal почти, waren. Почти полярный круг. Das war fast Polarkreis. 18 лет я там жил. Ich habe dort 18 Jahre lang gelebt. И был внутренний экстрим. Und ich war auch innen drin extremal. Нет, не я, а вот вне, состояние такое было. Also so ein Zustand war so extremal. Потому что я был единственный верующий в советской школе. Denn ich war der einzige Gläubige in einer sowjetischen Schule. Sowjetische Schule. Aha. Если кто-то понимает, о чем речь. Wenn jemand von euch versteht, wovon ich rede. Это 1500 учеников. Das sind 1500 Schüler. И это один там такой, как христианин. Und ich als einziger Christ dort. По крайней мере, тот, которого знали. Also zumindest den, von dem man gewusst hat, dass er ein Christ ist. И еще немец. Und dazu ist es noch ein Deutscher. Наш немец с самой немецкой фамилией, еще и немецким именем. Also ein Deutscher mit einer deutschen Familie und noch ein Christ dazu. Генрих Мозер. Und mit dem Vornamen, der auch deutsch ist, also Генрих Мозер. Очень невыгодно было в Советском also, Союзе. Das war sehr unvorteilhaft in Sowjetunion. Быть христианином. Ein Christ zu sein. И еще быть дацу немцем. Und dazu noch ein Deutscher zu sein. Это двойне невыгодная also, позиция. Also das war doppelt unvorteilhaft für mich. И вы знаете, когда человек в невыгодном положении. Und wisst ihr, wenn der Mensch in so einer unvorteilhaften Umgebung lebt. То ты можешь плыть по течению. Dann kannst du entweder mit dem Fluss zusammenfließen oder du wirst gegen den Strom fließen. Всего, конечно, же, und natürlich ist es einfacher, mit dem Strom zu fließen. Und überhaupt, wenn du 13, 14 Jahre alt bist, dann hast du absolut keinen Bock, mit jemandem zu kämpfen. Du willst einfach so sein wie alle anderen. Aber der Herr hat mich schon damals berührt. Я понимал, что я не могу жить как все. Und ich habe verstanden, dass ich nicht so leben kann wie alle anderen. И я выбрал последнее. Und ich habe das letzte gewählt. А я буду всем назло. Also ich werde allen trotz der ganzen Situation всем учителям назло. Also trotz allen Lehrern. Trotz allen Lehrer. И всем бесам я буду. Und den allen Dämonen. Христианин. Werde ich einen Christ sein. И я подумал, какая разница, что говорят обо мне эти люди. Und dann habe ich mir so Gedanken gemacht, was macht das für einen Unterschied, was die über mich denken? Если Бог назвал меня своим сыном. Wenn Gott mich als seinen Sohn genannt hat. Наверное, это все-таки выгоднее. Wahrscheinlich ist es doch vorteilhafter. Если Бог за нас, кто против нас? Also wenn Gott für uns ist, wer ist dann gegen uns? И потом я сказал, да, я немец. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin ein Deutscher. Я решил, если вам не нравится, идите все лесом. Und ich habe dann entschieden, wenn es euch allen nicht gefällt, dann fahrt alle auf den Mond. Родители меня научили, сказали, ты немец. Also die Eltern haben mir so beigebracht, du bist ein Deutscher. И никогда не стыдись этого. Und schäme dich niemals dafür. Но вообще-то было не очень комфортно. Aber es war nicht so ganz komfortabel, trotz allem. И поэтому я как бы как немец и как христианин был всегда в центре внимания. Und so war ich als ein Deutscher und als ein Christ immer im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit von allen. Когда учителя говорили Петров, Сидоров, там, татара. Und wenn die Lehrer die Leute, die Schüler ausgerufen haben, zum Beispiel Петров, Сидоров, то никто не обращал внимания. Dann hat keiner sie beachtet. Но когда кто-то говорил Мозер. Aber wenn jemand sagte Мозер. Весь класс. Die ganze Klasse plötzlich umgedreht. Само слово. Allein das Wort. Ага. Я понял, насколько моя фамилия тогда была невыгодная. Und ich habe verstanden, wie unvorteilhaft war es damals, meine so einen Familiennamen zu haben. Я стыдился ее, честно Und говоря. Ich, ehrlich gesagt, habe ich mich geschämt für meinen Familiennamen. Теперь я уже понял, насколько она благословенная. Jetzt habe ich verstanden, wie gesegnet sie war. И насколько многие хотели бы иметь такую фамилию, чтобы попасть в Германию. Und wie viele von Leuten es hätten, wollten das haben, um nach Deutschland zu gelangen. Но им дорога закрыта. Aber für sie war der Weg versperrt. Не вар, а есть. Так и есть. Und so ist es auch. Bis jetzt, heute so. А мне можно. Aber für mich war das wichtig. Сидоровым нельзя, а мне можно. Also den Сидоровs war versperrt, aber für mich war das erlaubt. Знаешь, иногда... Нам кажется, что быть христианином невыгодно сегодня. Weißt du, manchmal denken wir uns, dass es nicht so vorteilhaft heute ein Christ zu sein. И ты думаешь, вот им можно это делать, а мне нельзя. Du denkst dir so, hey, ihnen ist es erlaubt, das zu tun, und ich darf das nicht. Вот им-то можно себя так вести, а мне нельзя. Also sie dürfen sich so aufführen, und ich darf das nicht. Да. Ja. Но знаешь, потом. Aber weißt du, später. Однажды. Eines Tages. Бог скажет. Wird Gott sagen. Тебе можно. Du darfst herein. Тебе можно. Du darfst herein. А им нельзя. Und sie dürfen nicht rein. Wow, чувствуешь? Wow. Fühlst du das? Чувствуешь разницу? Fühlst du den Unterschied? И Господь, он ждет нас на небесах. Und der Herr wartet auf uns im Himmel. И мы всегда как бы вот, ну, думаем о небе, что-то такое вот подальше, потом. Also wir denken immer so über den Himmel, dass es so weit weg ist. И мы сегодня поговорим чуть-чуть о вечности. Und wir wollen heute ein wenig über die Ewigkeit reden. Бог не планировал старость. Gott hat das Alter nicht geplant. Das Alter? Mhm. Бог не планировал, чтобы ты умер. Gott hat nicht geplant, dass du stirbst. Бог планировал вечную молодость. Gott hat die ewige Jugend geplant. И эту красоту, о которой мы все мечтаем, мы стараемся ее себе сделать. Und diese Schönheit, wovon wir ständig träumen und wo wir uns immer Mühe geben, sie uns mehr zu erwerben. Вот это было запланировано. Genau das war geplant von Gott. И вообще-то ты видишь это даже в себе. Und überhaupt, das siehst du in dir. Каждые 5 или даже 7 лет. Also alle 5 bis 7 Jahre. Твое тело. Dein Körper 100% обновляется. Wird zu 100% erneuert. Фантастика. Das ist Fantastik. Все, полностью. Das ist komplett Erneuerung. Внутри есть такая программа. Also in die innen drin gibt es so ein Programm. Полное обновление идет. Das ist eine komplette Erneuerung. Это программа вечной жизни. Das ist das Programm vom ewigen Leben. И на каком-то этапе эта программа вдруг дает сбой. Und auf irgendeine Etappe plötzlich fängt sie an zu stottern. И человек начинает дряхлеть. Und der Mensch fängt an älter zu werden. С чего бы? Warum? Почему бы дальше не продолжать обновляться? Warum sollte man sich nicht immer wieder erneuern, weiterhin? Но вот на этом этапе, который человек, мы говорим, стареет. Aber an dieser Etappe, wo wir sagen, dass der Mensch anfängt zu altern, Программа дала сбой. Hat das Programm einen Fehler bekommen, oder? Да, как вирус. Wie ein Virus ist das. И этот вирус – это грех. Und dieser Virus ist Sünde. Который вошел в мир. Das in die Welt reingekommen ist. Через грех Адама. Durch die Sünde vom Adam. И смерть перешла во всех человек. Und so überging der Tod auf alle Menschen. Что-то внутри сломалось. Also etwas innen drin ist kaputt gegangen. И отключилось. Oder und hat sich abgeschalten. Знаете, код бессмертия, который есть в тебе. Also weißt du, der Code der Unsterblichkeit, was in dir drin ist. Он заблокировался. Der ist blockiert worden. И это написано в Римлянам. Und da steht in Römer geschrieben. 5. Глава. In dem Kapitel 5, Vers 12. Посему как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, в Адаме, мы все согрешили. Darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde, darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, so ist der Tod zu allen Menschen hingelangt, weil sie alle gesündigt haben. И смотри, 17 стих. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством Иисуса. Und schau im Vers 17. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Восстановление показано. Also hier sieht man die Wiederherstellung. Через Адама пришла смерть. Durch den Adam kam der Tod. Okay, то есть грех, okay. Грех через грех also смерть. Durch die Sünde kam der Tod. Но во Христе. Aber durch Christus. Мы получаем опять жизнь. Bekommen wir wieder das Leben. И воскрешаем. Und stehen wieder auf. И код бессмертия опять включается. Und der Unsterblichkeit der Code der Unsterblichkeit wird wieder eingeschaltet. Мы уже привыкли, что человек живет 70-80 лет и все. Und wir haben uns schon daran gewöhnt, dass der Mensch so 70-80 Jahre lang lebt. И удивляемся, когда кому-то уже 90. Und wundern uns, wenn jemand schon 90 geworden ist. Моему папе будет через месяц. Also mein Vater wird in einem Monat через полтора oder eineinhalb Monaten 90. 90. 90. 90. Это вообще праздник. Das ist überhaupt ein Fest. Это для нас удивительно уже. Das ist für uns schon wir wundern uns darüber. Но после грехопадения, aber nach dem Sündenfall, люди жили 900 тысяч лет. Haben die Menschen 900 bis 1000 Jahre lang gelebt. И раньше 100 лет они вообще не рожали. Und früher als 100 haben sie überhaupt keine Kinder zur Welt gebracht. 100 лет, 180 лет они начинали рожать. Also mit 100, mit 80, mit 100 haben sie erst die Kinder zur Welt gebracht. И однажды Бог показал для своего друга Авраама, что он может делать? Und einmal hat Gott zu seinem Freund Abraham was gezeigt, was er machen kann. Hey, тогда уже люди умирали рано. Und dann dort sind die Menschen schon früher gestorben. И Авраам был старый уже. Und der Abraham war bereits schon alt. Но Бог ему столетнему дал сына. Aber Gott diesem 100-jährigen Abraham hat einen Sohn geschenkt. И он захотел просто это показать. Und er wollte das zeigen. Однажды он решил их удивить. Er wollte sich eines Tages mal verwundern. Вообще Бог любит делать сюрпризы, also друзья. Gott liebt überhaupt Überraschungen. Для своих друзей. Und er möchte auch seine Freunde überraschen. И он подождал, пока Аврааму исполнится 99. So wartete er, bis Abraham 100 Jahre lang geworden ist. Саре 90. Und die Sarah war 90. И потом говорит, через год у Сары будет сын. Und dann sagt er, in einem Jahr wird Sarah ein Kind zur Welt bringen. И они стали хохотать. Und dann fingen sie an zu lachen. Им стало смешно. Also sie haben einfach nur darüber gelacht. Бог, ты шутник, оказывается. Gott, du bist ein Witzbold. Но после этих слов Сары что-то начало происходить. Aber nach diesen Worten von Sarah fing etwas zu geschehen. И Авраам, дедушка, стал обновляться. Und der Abraham, der alte Opa, fing an sich zu erneuern. Знаешь, что он прожил вообще-то 170 лет, Авраам. Weißt du, eigentlich hat der Abraham 170 Jahre gelebt. Но уже в то время, aber schon zur damaligen Zeit, в Египте, где находился Авраам, in Ägypten, wo der Abraham lebte, люди жили всего по 30-40 лет. Haben die Menschen nur 30 bis 40 Jahre gelebt. А Сара в свои почти 90 расцвела. Und die Sarah, fast mit ihren 90, ist aufgeblüht. Настолько, что на нее запал местный фараончик. Also so dermaßen, dass der örtliche Pharao auf sie eingestiegen ist. Он забыл паспорт у нее спросить. Also hat vergessen, ihren Pass bei ihr zu fragen. Не знал, сколько ей лет на самом деле. Er wusste tatsächlich nicht, wie alt sie ist. И Бог высвободил слово в жизнь Сары, и она стала вдруг расцветать. Und Gott hat sein Wort in das Leben von Sarah offenbart und hat das befreit und sie ist aufgeblüht. Есть такой стих в Библии: обновляется подобно орлу юность твоя. Weißt du, es gibt so ein Vers aus der Bibel, dass deine Jugend wie beim Adler sich erneuert. И это не просто красивые слова. Und das sind nicht nur einfach schöne Worte. Бог хочет поэтом стать просто, да, красиво сказать, чтобы. Also Gott nur bloß ein schöner Poet werden möchte und möchte einfach nur schöne Worte sagen. Кто верит, что Бог говорит правду? Also wer glaubt von euch, dass Gott die Wahrheit sagt? И это была не ерунда. Das war kein Schwachsinn. Знаешь, сегодня мы уже сами по себе молодеем, потому что консерванты жрем. Weißt du, heutzutage werden wir von alleine jung, weil wir so viele Konservierungsstoffe verbrauchen. В Альди там всегда помидоры свежие. Weißt du, in Aldi gibt es immer frische Tomaten. Ты их месяц можешь дома хранить, они все еще свежие. Also du kannst sie einen Monat lang im Kühlschrank aufbewahren, sie sind dann immer noch frisch. Как из пластика. Die schauen wie aus Plastik aus. И вот ты кушаешь их, потом сам внутри себя такой же консервант. Консерва. Und so isst du sie und fühlst du dich genauso konserviert wie diese Tomaten. Свежие, also вянешь. Immer frisch und du strahlst immer. Я на некоторых посмотрю, вообще вот 15 лет прошло, они изменились. Also manche schaue ich an und die sind schon 15 Jahre vergangen und die sind immer noch nicht verändert. Сегодня говорю вот моему другу коллеге. Also heute sage ich zu meinem Freund, meinem Kollegen. Виктор Романович, мы с ним почти в один день рождения празднуем. Also Виктор Романович, wir feiern fast. Вообще всегда одно лицо. Also schaut immer gleich aus. Ну супруга, конечно, еще лучше. Und seine Ehefrau schaut noch besser aus. Но ты тоже выглядишь хорошо. Aber du, Viktor Romanovich, auch gut. Знаешь, раньше монахи, они когда умирали, их тело не разлагалось. Weißt du, früher, als die Mönche gestorben sind, ist ihr Körper wurde nicht zersetzt. Их откапывали, смотрят, живой. Also man hat sie ausgegraben und dann haben sie wie lebendig ausgesehen. Свеженькие такие были. Also die waren so frisch. Но они были свеженькие, потому что они много молились. Aber sie waren so frisch, weil sie so viel gebetet haben. А мы сегодня такие свежие, потому что много кушаем консервантов. Aber wir sind so heute so frisch, weil wir so viele Konservierungsstoffe essen. Если тебя через 100 лет откопают, будешь тоже как помидор. Also, wenn man dich nach 100 Jahren ausgräbt, dann wirst du genauso wie diese Tomate aus Aldi aussehen. Richtig frisch. Но в вечности мы все обновимся. Aber in der Ewigkeit werden wir alle erneuert. Представляешь, вот все эти морщинки твои. Stell dir vor, all diese Fältchen bei dir. Все уйдет. Alles wird weggehen. Alles verschwindet. Мне нужны будут лифтинги, некие крема. Man braucht keine Cremes dann, keine Liftings. Все будет перфект. Alles wird perfekt. И ты будешь самой счастливой и счастливым. Und du wirst die Glücklichste und der Glücklichste. И будешь вспоминать, когда у тебя были болезни здесь на земле. Und wirst dich daran erinnern, wie du krank warst hier auf der Erde. И как прикол будешь это вспоминать. Und wirst einfach nur Spaß dabei haben. У меня протезы были. Was habe ich für Prothesen gehabt? Ужас какой. Was für was für schreckliches Zeug. Потому что все в возрасте 30-35 лет на небесах. Denn alle werden im Himmel ungefähr ein Alter haben von 30-35 Jahren. То есть самый расцвет сил. Also das praktisch, du bist praktisch an deinem Lebensaufblühen. Так что не переживай за свои болячки сегодня. Deswegen solltest du dir keine Sorgen machen, wenn du krank bist. Не переживай за свои морщины. Und mach dir keine Sorgen um deine Fältchen. И освобождайся от силиконовой глупости. Und befreie dich von dem Silikon-Geschmarre. Будь самой счастливой бабусь, если тебе 70 лет. Also sei die glücklichste alte Oma, wenn du 70 Jahre alt bist. Сияй со всеми морщинками. Und glänze und blühe mit all deinen, kannst nicht einmal aussprechen, Fältchen. Да, и люди мира, они сегодня цепляются за жизнь. Und viele Menschen aus der Welt, sie klammern sich an das Leben. Из последних сил. Aus letzter Kraft. И, как говорят, перед смертью не надышишься. Und wie man so sagt, dass man nicht genug Luft bekommt vor dem Tod. И бабушке уже 85 лет. Und deine alte Frau ist bereits 85 Jahre alt. Она говорит, если Бог твой жив, тогда молись, чтобы он меня исцелил. Und dann sagt sie, wenn dein Gott lebt, dann sollst du beten, damit ich geheilt werde. Чтобы я еще дольше жила. Damit ich noch länger lebe. Бабушка, за тебя молиться надо, чтобы ты пришла к Богу быстрее. Oma, für dich sollte man beten, damit du schneller zu Gott kommst. И мир с Богом имела. Und dass du Frieden mit Gott hast. Она говорит, давай мне исцели. Aber sie will die Heilung haben. Мир учит, что если тебе 70 лет, тебе нужен еще жених. Und die Welt lehrt uns, wenn du 70 Jahre alt bist, dann brauchst du immer noch einen Bräutigam. Ein Mann. Такой же 70-80 лет. Genauso einer, der 70-80 Jahre alt ist. Представляешь, от него уже толку никакого нет. Also du, stell dir vor, von dem gibt's keinen Nützen mehr. Но чтобы хоть кто-то на тебя смотрел. Aber dass wenigstens jemand dich anguckt. И даже если ему уже 90, и он ничего не видит. Und auch wenn er schon 90 ist und er sieht nichts mehr. И вот бабуси под 80 лет, а они ищут дедушку. Und die alten Frauen, die suchen sich immer noch einen alten Opa. Им нужно думать про вечность. Sie müssen über die Ewigkeit nachdenken. Они про деда думают. Und sie denken über den Opa. Ищут какого-то деда. Sie suchen sich immer irgendeinen Opa. И, знаешь, дьявол дал людям заботу. Weißt du, der Teufel hat den Menschen Sorgen gegeben. И Бог вообще-то не планировал старость. Und Gott hat eigentlich das Alter nicht geplant. Okay, это первое. Бог запланировал вечную жизнь. Der Herr hat das ewige Leben geplant. Halleluja. Halleluja. Но закон греха и смерти спровоцировал в нас. Aber das Gesetz von Sünde und von Tod hat in uns was provoziert. Процесс старения пошел. Hat diesen Altersprozess in Gang gesetzt. И после определенного возраста, когда ты расцвел, вдруг включается программа тления. Und nach der bestimmten Zeit plötzlich wird dieser Hebel der Verwesung eingeschaltet. Amen. Oder да. Да, да, да. Oder des Todes. Но поэтому, когда ты приходишь в небо, Бог показывает тебе расцвет. Deswegen, wenn du in den Himmel kommst, dann zeigt Gott dir dies, wie das Ganze aufblüht. Ты сам будешь в расцвете сил. Also du wirst selber an der Kraft deiner aufblühend sein. Не будет целлюлита никакого. Es wird kein Cellulitis da geben. Все болячки уходят. Alle Krankheiten werden gehen. И ты оказываешься в своем лучшем виде. Und du wirst das am besten aussehen. И знаешь, Бог сам сократил продолжительность жизни человека. Und weißt du, Gott selbst hat die Lebensdauer von Menschen verkürzt. Когда он увидел развращение людей на земле. Als er diese Perversität von Menschen gesehen hat auf der Erde. Хорош, если они 120 лет будут жить. Also es ist genug, wenn sie 120 Jahre höchstens leben. Планку поставил. Und hat diese Planke gestellt. И потом люди стали еще меньше жить. Und dann haben die Menschen angefangen, noch weniger zu leben. И уже Моисей говорит, когда 80 или 70 лет, мы вообще в пределе уже. Schon sagte damals Mose, dass wenn man 70-80 Jahre lang lebt, dann ist das schon die Grenze. Но сегодня есть нации на земле, где живут по 30-40 лет. Aber es gibt heute auf der Erde solche Nationen, die nur 30-40 Jahre lang leben. Потому что там много бесов. Denn dort sind sehr viele Dämonen. Они делают оккультические ритуальные какие-то жертвоприношения. Die machen okkulte Opfergaben, Opferbräuche. И там, где много бесов, там мало жизни. Und dort, wo viele Dämonen sind, dort ist weniger Leben. Поэтому они живут по 30-40 лет. Deswegen lange leben sie nur bloß 30-40 Jahre lang. Иисус говорит, Иоанна 10:10. Und Jesus sagt im Johannes 10:10. Смотри, вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел, чтобы жизнь имели и жизнь с избытком. Der Dieb kommt nur, zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Дьявол крадет. Это здесь идет речь о жизни. Also hier ist die Rede über das Leben. Иисус дает. Jesus gibt. Дьявол крадет. Und der Teufel stillt. Иисус дает. Jesus gibt. Дьявол крадет. Der Teufel stillt. Иисус дает. Und der Jesus gibt. Тебе нравится это? Gefällt es dir? Halleluja. Halleluja. Эй, он дает, Господь дает. Der Herr gibt uns. И обновление происходит. Und die Erneuerung geschieht ja auch dann. Когда ты приближаешься к нему. Wenn du ihm näher kommst. И однажды дьявол пришел в Едемский сад. Und eines Tages kam mal der Teufel in Edemgarten. И он пришел в виде змея. Und er kam wie in Gestalt von einem von einer Schlange. Знаешь, дьявол не приходит к тебе и говорит: "Эй, я Люцифер, давай знакомиться." Weißt du, der Teufel kommt nicht zu dir und sagt: "Hey, ich bin der Luzifer." Lass uns mal kennenlernen, also so mit Hörner und so weiter. И наша проблема в том, что мы не видим дьявола. Und unser Problem besteht darin, dass wir den Teufel nicht sehen. Потому что мы не замечаем рогов. Weil wir seine Hörner nicht bemerken. Копыт не видим. Wir sehen keine Hufen von ihm. Не чувствуем вонизма. Also wir fühlen das nicht, wie sehr er stinkt. Мы видим просто человека. Wir sehen nur bloß einen Menschen. А, и мы, ну какой же это дьявол? Und dann fragen wir uns, hey, was ist das für ein Teufel? Ah, ja, da, там как раз может быть дьявол. Doch, aber dort könnte tatsächlich der Teufel drinstecken. Ja, при чем здесь дьявол? Was hat denn der Teufel damit zu tun? Это просто человек, с которым интересно сплетничать. Das ist einfach nur ein Mensch, mit dem es interessant ist, ein bisschen zu lästern. Da, там как раз дьявол. Aber genau dort sitzt der Teufel. И ты узнаешь дьявола в словах человека. Und du erkennst den Teufel durch die Worte eines Menschen. Знаете, что Иисус узнал дьявола в своем ученики в Петре. Wisst ihr, der Jesus hat sogar den Teufel in seinem Jünger Petrus erkannt. Мы не будем сейчас читать. Wir werden das jetzt nicht lesen. Но Иисус сказал, Петру говорит, отойди от меня, Сатана. Aber er sagte zu seinem Jünger Petrus, geh weg von mir, Satan. А почему? Wieso? Петр просто пожалел Иисуса. Petrus hat nur einfach Jesus bemitleidet. О, он сказал, будь милостив к себе, Господи. Er sagte, Herr, verschone dich und sei gnädig zu dir. Мы бы сегодня сказали, weißt du, wir hätten heutzutage gesagt, спасибо, Петр. Wir hätten heute gesagt, danke, Petrus. Ты меня так любишь. Du liebst mich so sehr. Мы бы ему кучу смайликов выслали. Wir hätten ihm eine Menge von Smileys rausgeschickt und hätten viele Herzchen geschickt. А Иисус говорит, отойди от меня, Сатана. Aber Jesus sagt, weiche von mir, Satan. Ah, wow. Эй, оказывается, надо увидеть. Deswegen ist es so, dass wir sehen müssen, das hören. Denn der Teufel kommt nicht mit Hörnern zu dir. Weißt du, wenn der Mann dich so bemitleidet und sagt, hey, meine Liebe, du machst so viel in der Gemeinde. Du tust dich viel zu viel bemühen. Oder umgekehrt. Ты скажи ему, отойди от меня, Сатан. Dann kannst du gerne zu ihm sagen, weiche von mir, Satan. Ты думаешь о том, что человеческое. Du denkst davon, was irdisch ist. Okay. Okay. И Адам и Ева они тоже не распознали. Und Adam und Eva haben das auch nicht erkannt. Дьявола в словах змея. Also den Teufel durch die Worte von der Schlange. И они поняли слишком поздно, что там был дьявол. Und die haben viel zu spät gemerkt, dass dort der Teufel dahinter stand. И только когда они оказались уже голыми. Als sie gemerkt haben, dass sie nackt sind. Их выгнал Бог из Израиля. Und der Herr Gott hat sie aus dem Edemgarten rausgeschmissen. А, это оказывается, это был дьявол. Oh, das war jetzt der Teufel. И проблема, что мы не замечаем сатану. Und das Problem ist, dass wir den Satan nicht bemerken. Пока не окажемся уже голыми. Bis wir nackt werden. В какой-то серьезной проблеме. In irgendeinem Problem. Вот. In ernsthaften Problem. О, тогда, да, Бог так, теперь мне Господь нужен. Dann, ja, Herr, ich brauche dich. И дьявол обратился через змея к людям. Und der Teufel hat durch die Schlange an die Menschen sich gewandt. Вообще, животные в Едеме разговаривали. Überhaupt, die Tiere haben im Edemgarten miteinander geredet. Oder geredet. С людьми разговаривали. Also die haben mit Menschen geredet. Поэтому Ева не удивилась, когда змей с ней разговаривал. Deswegen hat die Eva sich nicht verwundert, dass die Schlange mit ihr angefangen hat zu reden. И Бог использовал животных потом тоже, чтобы говорить с людьми. Und Gott hat auch nachher auch die Tiere benutzt, damit sie mit Menschen reden. Через ослицу он говорил с пророком Валаамом. Zum Beispiel hat er durch eine Eselin mit dem Prophet Balaam. Интересно, да? Geredet. Ага. Das ist interessant. И дьявол использовал здесь тоже животного, чтобы говорить с людьми. Und auch hier hat der Teufel einen Tier dafür benutzt, um mit Menschen zu reden. Может быть, дьявол хотел использовать других животных, vielleicht что-то жирафа, например. Vielleicht hat der Teufel auch gewollt, ein anderes Tier dafür zu benutzen, zum Beispiel eine Giraffe. У жирафа было мало мозгов, он не согласился. Aber die Giraffe hat nicht so viel Verstand gehabt, deswegen hat das nicht zugestimmt. А в Библии есть странная фраза: змей был хитрее всех зверей полевых. Und in der Bibel steht diese seltsame Phrase, wo er sagt, dass die Schlange die listigste, oder? Да. Oder die listigste, der listigste Tier war von allen Tieren. И змей согласился. Und die Schlange hat sich damit einverstanden. И он сдал свои мозги, свои уста в аренду. Und er hat sein Mundwerk der Schlange, dem Teufel vermietet praktisch. И в то время он еще был на. Oder ausgeliehen. Змей был еще на лапах. Это был какой-то ящер. Und damals war die Schlange noch hat so Poten gehabt. Vielleicht war das eine Eidechse. Eidechse. В небе, я не знаю, насчет домашних животных, но там есть животные. Also ich weiß nicht, ob im Himmel Haustiere gibt, aber dort gibt es Tiere. Да. В небе есть животные. Also es gibt im Himmel Tiere. И они смогут с нами разговаривать. Und sie werden mit uns reden können. Wow, я не уверен, идут ли домашние животные, кошки на небо. Also ich bin mir nicht sicher, ob Haustiere, zum Beispiel Katzen, in den Himmel gelangen. Но если они туда идут. Aber wenn sie dorthin kommen. Я серьезно поговорю с соседской кошкой. Dann werde ich mit meiner Nachbarskatze wirklich ein ernsthaftes Gespräch führen. Но вообще-то животные, они и сейчас понимают больше, чем ты думаешь. Aber überhaupt, die Tiere heutzutage verstehen mehr, als du dir je denken kannst. И интересно, что все хозяева животных, они разговаривают с ними. Und das Interessanteste, dass alle Herrchen von allen Haustieren mit ihnen sprechen. Серьезно, я никого also, еще не видел никакого хозяина собаки или кошки, который не разговаривал бы с ними. Also ich habe noch kein Herrchen gesehen, der mit seinem Hund oder mit seiner Katze nicht geredet hat. Когда я захожу утром к попугаям, я тоже им говорю: "Доброе утро". Also, wenn ich zu meinen Wellensittichen in der Früh komme, dann sage ich zu ihnen auch guten Morgen. И они очень внимательно слушают. Und sie hören mir ganz aufmerksam zu. Они уже соображают. Also, sie begreifen schon etwas. Знаешь, животные соображают гораздо больше, чем ты думаешь. Weißt du, die Tiere begreifen viel mehr, als du überhaupt dir denken kannst. И поэтому мы с ними разговариваем. Und deswegen rede ich auch mit ihnen. Но почему-то мы не ожидаем, что они в ответ нам что-то скажут. Aber irgendwie erwarten wir nicht, dass sie uns auch etwas als Antwort geben. Представляешь, если твоя собака утром сегодня сказала бы тебе? Stell dir vor, wenn dein Hund dir heute in der Früh gesagt hätte. Ты собрался в церковь? Hast du dich für die Gemeinde fertig gemacht? А десятину не забыл? Hast du den Zehnten nicht vergessen? Ты бы очень удивился, правда? Dann würdest du dich wirklich wundern, nicht wahr? И это сегодня нетипично. Und das ist heute untypisch. Но в небе они будут говорить. Aber im Himmel werden sie reden. Я очень радуюсь этому. Und слушай. Ich freue mich sehr. Это крутая обстановка. Das ist wirklich eine coole Umgebung, Halleluja. Wenn das so ist. Amen. Amen. И вообще смерть это не тупик, это вообще нам надо просто знать. Und überhaupt, der Tod ist keine Sackgasse, das müssen wir unbedingt wissen. Это не вера. Das ist kein Glaube. Это уже знание. Das ist bereits ein Wissen. Это уже доказано. Das ist bereits schon bewiesen. Это тебе можно просто посмотреть в YouTube и где хочешь читай, смотри. Das kannst du überhaupt in YouTube schauen oder etwas lesen darüber. 60 миллионов человек сегодня пережили клиническую смерть и переживания после смерти. Also 60 Millionen Menschen haben bereits einen klinischen Tod erlebt und haben auch was gesehen? Переживания also, после смерти. Und haben dann auch nach dem Tod bestimmte Erlebnisse. Это можно сейчас слышать. Das kann man heute schon hören. И это не 6 человек. Und das sind keine 6 Leute. Это 60 миллионов das человек. Das sind 60 Millionen Menschen. И они имели переживания после смерти. Und sie haben Nahtoderfahrungen gehabt. Когда мозг показывал абсолютный ноль. Wo das Gehirn absolut eine Null gezeigt hat. Aber sie haben trotzdem irgendwelche Erlebnisse gehabt. Sie haben Bewusstsein. Und die Wissenschaftler sagen ja über die Seele. Und viele Menschen haben davon berichtet, dass sie ihren Körper von oben herab gesehen haben. Und sie sahen, was die Ärzte so alles gemacht haben. Und sie hörten, was die Ärzte gesagt haben. Und sie haben auch gehört, was die Ärzte geredet haben. Und das wurde sogar auf die Kamera aufgenommen. Weißt du, viele Skeptiker sagen vielleicht, das waren nur bloß Halluzinationen. Also beweise mir das mal. Also bitteschön. Уже 100 зафиксированных случаев. Also, es gibt bereits 100 fixierte Fälle. На видео. Auf Video. Когда человек после своей смерти приходит в себя, воскрешает. Wo der Mensch nach seinem Tod wieder zum Leben erweckt wird, also er kommt zum Leben. Рассказывает то, что он видел. Und erzählt, was er gesehen hat. То, что он слышал. Das, was er gehört hat. И потом ему показывают эту картинку. Und dann zeigt man im Nachhinein dieses Video an. И она совпадает в один в один. Und das übereinstimmt komplett. Все фразы, которые говорили врачи. Alle Phrasen, was die Ärzte geredet haben. Те движения, что они делали с его телом. Alle diese Bewegungen, was was sie da gemacht haben über seinen Körper, das, was sie untereinander geredet haben. All das hat übereinstimmt mit dem, was der Mensch dann erzählt hat. Und diese Erlebnisse tun diese Menschen konkret verändern. Und das spricht von etwas heute. Deswegen ist der Tod keine Sackgasse, das ist für alle gleich. Und wenn wir davon reden, dass Jesus uns von der Macht der Sünde, von der Macht der Hölle erlöst hat, also da wird der Glaube eingeschalten. Verstehst du? Dass das Leben nach dem Tod gibt, das ist absolut keine Frage. Das ist für einen gesunden Menschenverstand Wissen. Absolutes Wissen. Aber die Frage des Glaubens wird dann eingeschalten, wenn du über die Hölle sprichst. Когда ты говоришь о рае так. Wenn du auch über den Himmel sprichst. Иисус говорит: от власти ада я искуплю их. Und Jesus sagt, ich werde sie von der Macht der Hölle erlösen. Давай мы включим Осии 13 глава. Lass uns mal Hosea 13, 14 lesen, der Vers 14. Und ich will sie erlösen aus der Gewalt des Totenreichs. Vom Tod will ich sie loskaufen. Tod, wo ist dein Verderben? Totenreich, wo ist dein Sieg? Halleluja. Doch der Trost ist von meinen Augen verborgen. Halleluja. Schau her, Gott rettet. Und das Größte, was man haben kann, ist die Erlösung von der Hölle. In der Hölle gibt es nichts, was gut ist. Nichts. Weißt du, woher ich das weiß? Ich war dort nicht. Und ich will auch dort nicht hin. Aber die Bibel sagt, dass wenn Jesus Bösen in die Hölle schickte, aber die Bibel sagt, als Jesus die Dämonen in die Hölle schickte, sie schrien vor Angst und schrien, schick uns dort nicht hin. Das bedeutet, dort ist schlecht. Okay? Dort ist sehr heiß, also viel zu heiß. Dort stinkt es. Der einzige Ton, was dort ertönt, ist das Weinen und das Knirschen der Zähne. Das ist das, was wir in der Bibel lesen. Und das Wichtigste, was man wissen muss, es gibt keinen Ausweg. Es ist eine Sackgasse. Und es gibt auch keine Erlösung. Also heute kann man etwas tun, man kann aus dem Gefängnis rausgehen, aber dort gibt es keinen Ausweg. Es gibt kein Ende. Also ich habe mal gepredigt und dann hat mal ein junger Mann gesagt, hey, hör auf jetzt endlich so eine Lüge zu verbreiten. Also lebe, wie du willst. Also sündige, was du willst. Und wenn du recht hast, dann werde ich vielleicht in die Hölle kommen. Aber ich werde... Also, und ich werde mich irgendwie rausreden. Oder? Ja. Ага. Also er ist gewohnt, irgendwo sich rauszuwimmeln, rauszukommen. Ja, es gibt natürlich Leute, die denken, dass Hölle Schwachsinn ist. Aber du kannst ihm sagen, dass der Satan sich selbst freuen würde, wenn er dort rauskommen könnte. Aber für ihn ist es schon bereits zu spät. Aber für dich ist es noch nicht zu spät. Und ich sagte zu ihm, für dich ist es noch nicht zu spät. Und wir saßen bei dem orthodoxen Tempel, also Kirche. Und er ging dort hinein. Und ging dann später raus und sagte, ja, es gibt etwas. Weißt du, wir erleben heute, wir fühlen heute den Herrn. Und Jesus sagt, ich habe dich von der Macht des Totenreiches rausgelöst. Er ist ein guter Jesus. Er kommt, damit wir das Leben haben und das Leben im Überfluss. Иногда я слышу, что люди говорят, а у меня такое искушение сильное, пастор. Manchmal höre ich so, Pastor, ich habe so eine große Versuchung. Мне так сложно. Es ist mir so schwer am Herzen. Послушай, что это за дешевое искушение? Hör zu, was ist das für eine billige Versuchung? Amen. Billige Versuchung ist? Неужели это так тебе ценно? Ist das für dich so wertvoll? Вот эти вот твои, я не знаю, что там у тебя. Also das, was du da, wovor du Angst hast, wo, was du, wo du versucht wirst. Твои сигареты. Deine Zigaretten vielleicht. Какие-то грязные фильмы. Oder irgendwelche schmutzigen Filme. Или 5 минут какого-то удовольствия где-то. Oder 5 Minuten von irgendwelchen Vergnügen. Ты за эти 5 минут попадаешь в ад. Innerhalb von diesen 5 Minuten gelangst du in die Hölle. Это тебе стоит? Ist das für dich so viel wert, die Ewigkeit in der Hölle zu verbringen? Один христианин, он уже был христианин. Ein Christ, der war bereits ein Christ davor, но он все еще пил. Aber er hat immer noch getrunken. И он зависимый был от алкоголя. Und er war abhängig vom Alkohol. И он просил, говорил, помолитесь за меня, помолитесь. Und er betete, betete, bitte betet für mich. И люди молились, а он все равно дальше пил. Und die Menschen beteten für ihn, aber er machte weiterhin. И однажды ему снится сон. Und dann träumte er einmal. Он смотрит и видит ноги Иисуса. Und dann sieht er so die Füße Jesu, которые были пробиты одним гвоздем. Die mit einem Nagel durchbohrt wurden. И он смотрел на эти ноги. Und er schaute sich so die Füße an. Они были сбиты в ранах, в шрамах. Also die waren komplett verschrammt, die waren ja, geschlagen. И потом он увидел его ребра. Und dann hat er seine Rippen gesehen. Они были открыты, белые. Also sie waren offen, sie waren weiß. Их можно было видеть. Also man konnte sie sehen. Потому что мясо было открыто. Denn das Fleisch hing ja hinunter. С плетями, которые сорвали ему кожу. Also mit diesen Riemen, mit denen er gegeißelt wurde. И он видел кровь, которая текла. Und er sah das Blut, was geflossen ist. И он посмотрел на его лицо. Und dann schaute er sein Gesicht an. И губы были спекшиеся от крови. Und die Lippen, die waren wie ja komplett voller Blut. И в голове das были gerinnt war. Торчали эти колючки, которые забили палками. Und im Kopf waren diese Dornen, mit denen die mit Stöcken da reingeschlagen wurden. И у Иисуса голова висела. Und Jesus sein Kopf hing so. И вдруг Иисус начал поднимать медленно голову. Und plötzlich fing Jesus langsam seinen Kopf zu erheben. И он поднимал голову, и этот человек во сне чувствовал, что ему очень тяжело. Und er hob seinen Kopf und dieser Mann fühlte, wie es ihm schwer wird. Но он прилагает усилия и поднимает голову. Aber er gibt sich trotzdem Mühe und hebt seinen Kopf hoch. И он видит его взгляд. Und er sieht seinen Blick. И это был шок. Und das war für ihn ein Schock. Потому что во взгляде Иисуса был полный мир. Denn im Blick von Jesu, in seinen Augen war vollkommener Friede. Это был такой контраст к его боли. Das war so ein Kontrast zu seinem Schmerz. Потому что в его лице не было никакой боли. Denn aber in seinem Gesicht war ja absolut kein Schmerz zu sehen. В его глазах не было боли. Also in seinen Augen war kein Schmerz zu sehen. Он смотрел на него. Und er schaute ihn so an. С полным миром. Mit völligem Frieden. И только одна фраза прозвучала. Und nur eine Phrase ertönte. А я это смог. Ich habe es doch geschafft. После этого этот мужик никогда больше не брал в рот алкоголь. Nach diesem Traum hat der Mann nie wieder Alkohol getrunken. Он говорит никогда. Er sagte niemals. Он смог. Also er hat es geschafft. А я? Неужели я не могу? Und werde ich das selbst auch nicht tun können? Знаешь, когда у тебя есть какое-то искушение, weißt du, wenn du vor einer Versuchung stehst, дьявол приходит и говорит, тебе надо это попробовать. Der Teufel kommt zu dir und sagt, du musst das und jenes probieren. А вот это, если ты не попробуешь, ты не будешь вообще настоящий und, человек. Wenn du das nicht probierst, dann wirst du nicht ein echter Mann sein. Ты можешь ему сказать, лучше я не попробую. Du kannst ihm als Antwort sagen, ich werde das lieber nicht probieren. Я останусь несчастный по-твоему. Und werde nach deinen Gedanken unglücklich sein. И зато пойду на небо. Aber dafür gehe ich in den Himmel. Чем попробую и сидеть буду в аду с тобой вместе. Anstatt ich das probiere und zusammen mit dir in der Höhle sitzen werde. И Библия серьезно относится к этому. Она говорит, Иисус говорит, лучше с одним глазом попасть на небо, чем с двумя в аду сидеть. Und die Bibel sagt ganz ernsthaft, wo Jesus erzählt, dass es besser ist, wenn du mit ohne ein Auge in den Himmel kommst, als mit komplettem Körper in die Hölle. Там все равно gelangst. Ничего хорошего не увидишь. Also du wirst sowieso dort nichts Schönes sehen, Amen. Nichts Gutes. Halleluja. Halleluja. И пусть тебя ничто не соблазняет в этом мире. Und es soll dich nichts verlocken in dieser Welt. Я знаю, что я куплен Иисусом. Ich weiß, dass ich von Jesus erkauft bin. Aha, я куплен. Ich bin erkauft von ihm. Для вечности. Für die Ewigkeit. И я куплен его любовью. Und ich bin durch seine Liebe gekauft. Halleluja. Halleluja. Halleluja.